In Lissabon gibt es einige Restaurants unterhalb der Geschäfte in einem Zwischengeschoss. Da kann man häufig sonderbare Menschen antreffen. Es sind Gesichter ohne Interesse. Abseitige des Lebens. Es ergab sich nun, dass ich dort, wenn ich zufällig gegen 7 zu Abend aß, fast immer ein Individuum antraf, dessen Aussehen mich nach und nach ungemein fesselte. Der Mann war ungefähr 40 Jahre alt, mager und eher groß als klein. Oft kritzelte er etwas aufs Papier. Ich sehe aus wie ein abgewetzter Jesuit. Mich schmerzt heute mein Kopf. Und der Schmerz rührt vielleicht vom Magen her. Es erwies sich als schwierig, genauer zu beschreiben, auf welche Art Leiden diese Miene hindeutete. Mich schmerzt mein Kopf und das Weltall. Aufmerksam betrachtete er die anwesenden Gäste, als ob er an ihnen Anteil nehme, ohne sich ihre Gesichter im Einzelnen einprägen zu wollen. Der Kopf tut mir weh, weil mich der Kopf schmerzt. Mich schmerzt das Weltall, weil mir der Kopf weh tut. Er aß stets wenig zu Abend und rauchte anschließend billigen nach Gewicht gekauften Tabak. Ich beneide diejenigen, über die man eine Biografie schreiben kann. Wenn ich das aufschreibe, was ich fühle, so tue ich es, weil ich das Fieber zu senken suche. Ich bin der Hilfsbuchhalter in einem Stoffgeschäft in der Rua dos Duradores. Ich schreibe aufmerksam, über das Hauptbuch gebeugt. Meine Eintragungen stellen die nutzlose Geschichte einer obskuren Firma zusammen. Wir alle, die wir träumen und denken, reisen und Helden spielen, sind Buchhalter und Hilfsbuchhalter in einem Stoffgeschäft oder in irgendeinem anderen Geschäft in irgendeiner Unterstadt. Wir führen Buch und erleiden Verluste. Wir ziehen die Summe und gehen vorüber. Wir schließen Bilanz und der unsichtbare Saldo spricht immer gegen uns. Ich erschuf in mir verschiedene Persönlichkeiten. Ich lebe als andere. Der Löwenjäger, der Abenteurer, ein anderer König zu sein. Ich erschaffe ständig Personen. Der Seefahrer, der Reisende, der die ganze Erde durcheilt. Nach vorne gebeugt, auf dem Weg in Richtung Unmöglichkeit. Ich bin die lebende Bühne, auf der verschiedene Schauspieler auftreten, die verschiedene Stücke spielen. Träumer wie Verlaine im Körper von Horaz. Homer im Mondlicht zu sein. Denkend erschuf ich mich zu Echo und Abgrund. Ich vervielfache mich. Manche sind Helden und strecken 5 Männer an einer Straßenecke nieder. Wie viele Cäsaren bin ich gewesen? Ständig fühle ich, dass ich ein anderer bin. dass ich als anderer fühle, dass ich als anderer denke. Ich habe mehr Meere als alle durchkreuzt. Wie viele Verlaines bin ich gewesen? Die Argonauten haben gesagt, Seefahrt tut Not. Ich erbaue mich in Gold und Seide, in Fantasiesälen mit falscher Bühne und altem Bühnenbild. Ein Traum mit weichen Lichtern und unsichtbarer Musik. Meine Seele ist ein verborgenes Orchester. Ich weiß nicht, welche Instrumente in mir spielen und dröhnen. Ich kenne mich nur als Symphonie. Wenn das Herz denken könnte, würde es stillstehen. Ich betrachte das Leben als eine Herberge, in der ich verweilen muss, bis die Postkutsche des Abgrunds eintrifft. Ich weiß nicht, wohin sie mich führen wird, weil ich gar nichts weiß. Ich setze mich an die Tür, betrachte die Farben der Landschaft und singe langsam für mich allein die Wörter, die ich beim Warten komponiere. Für uns alle wird die Nacht hereinbrechen und die Postkutsche eintreffen. Ich genieße die Brise, die mir vergönnt ist, und suche nicht weiter. Wenn meine Eintragungen im Buch der Reisenden andere unterhalten, so soll es gut sein. Wir wenden uns an dich. Wir sprechen von dir, wenn wir uns entfernen. Wir wenden uns an dich. Wir sind immer in deinem Dienst. Wir wenden uns an dich. Wir verbessern dich am Tag und horchen auf deinen Atem am Abend. In der Nacht schweigen wir dir zu. Nachts lege ich meine Waffen nieder. Nachts trete ich ans Fenster, über der engen Straße, betrachte das erleuchtete Viereck gegenüber und den Schatten darin. Diese große weiße Frau. Betrachte den Himmel und seine unzähligen Gestirne und fühle mich frei. Ich bin so groß wie das, was ich sehe. Nachts. Wenn diese Frau nicht wäre. Sie können vorziehen, wen Sie wollen. Sie sind nicht verpflichtet, mich zu lieben. Und Sie brauchen auch wirklich nicht so zu tun, als ob Sie mich liebten. Dieses Morgengrauen ist das erste der Welt. Im leichten Nebel erwacht schlaftrunken die Beischar, die Unterstadt. Und die Sonne geht auf. So langsam, als ob sie noch schliefe. Ich bin hergekommen in mein Büro ganz trunken vor meinem taumelnden Vagabundentum. Ah, was ist das für ein Morgen, der mich für die Dummheit des Lebens weckt und für seine große Zärtlichkeit. Alles betrachten, als ob der erwachende Reisende heute an die Oberfläche des Lebens gelangen könnte. Wo mögen die ernsthaft Lebendigen sein? Welch ein Morgen, dieser Kummer. Was für Schatten entfernen sich? Welche Geheimnisse werden sich zutragen? Nichts. Das Kreischen der Straßenbahn wie ein Streichholz, das die Dunkelheit der Seele trifft. Ach, ich hasse den Tag wie das Weltall. Jeder Tag ruft mich zum Tribunal. Ich werde abgeurteilt. In jedem heute. Ich ziehe mich wie andere in ihr Haus, in das weitläufige Büro in der Rua dos Douradores zurück. Ich mache es mir an meinem Schreibtisch bequem, wie an einem Bollwerk gegen das Leben. Ich empfinde Zärtlichkeit für meine Geschäftsbücher. Fast möchte ich die Götter, die es geben mag, bitten, mich hier aufzubewahren wie in einem Geldschrank und vor den Unbilden und den Glücksmomenten des Lebens zu beschützen. Ich bin eine alte, unbekannte Spielkarte, die als einzige von einem verloren gegangenen Kartenspiel übrig geblieben ist. In diesem Büro. Dessen Fenster auf eine freudlose Straße weisen. Was kann ein genialer Mensch bei dem spürbaren Mangel an Literatur anderes tun, als sich ganz allein in Literatur zu verwandeln? Was kann ein sensibler Mensch bei dem Mangel an Zeitgenossen Besseres tun, als seine Freunde zu erfinden? Jeder, der spricht, sagt ich. Als wären wir allein. Als gäbe es nicht mich, den Seefahrer zu fernen Gestaden. Mich, den Träumer in der Agonie aller Augenblicke. Wer ich? Bin ich nicht allein? Der Abenteurer. Der Dichter, der ich bin. Ich sehe euch nicht, ihr habt keine Gesichter. Blick auf den Löwen. Hör auf das Rauschen am Horizont. Vernimm den Klang der Sätze. Spiegle dich im Traum. Welche Wonne wäre es, euch zu lieben? Bewundernde Blicke auf euch zu richten. Wir entfernen uns für einige Zeit. Wir pausieren beim Stierkampf. Wir lauschen dem Abenteuer. Wir lassen eine Stimme als Wache zurück. Ich bin ohne Begeisterung für den Kampf geboren. Als Kind spielte ich Torero mit den Kühen der Molkerei. In der Bar de la Cuba haben sie mich immer gefeiert. Aber die goldenen Litzen meines Kostüms sind längst oxidiert. Fast alle tun etwas für den eigenen oder den fremden Tod. Man ist entweder Selbstmörder oder ermordet. Solche, die wirklich vom Tod allein sterben, gibt es nicht viele. Die Welt gehört demjenigen, der nicht fühlt. Jeder Mensch der Tat ist seinem Wesen nach lebhaft und optimistisch, weil er nicht fühlt. Ich schlafe auf dem Ellenbogen. Der Fenstersims schmerzt mich. Ich weiß von gar nichts. Und spüre eine große Verheißung. Sehe ich mich als Berühmtheit? Dann sehe ich mich berühmt als Buchhalter. Fühle ich mich auf dem Thron? Dann vollzieht sich das im Büro der Rua dos Douradores. Höre ich, wie mir bunte Menschenmengen zujubeln? Mein Sieg langt nicht mal für eine Teekanne aus. Auf der anderen Seite stehen die Könige mit ihrem Prestige. Auf der anderen Seite stehen wir. Die Kaiser mit ihren Meuten. Die Lastträger an der Straßenecke. Die Genies mit ihrer Aura. Die Heiligen mit ihrer Aureole. Der Friseur mit seinen Anekdoten. Die Volksführer mit ihrer Herrschaft. Der Schulmeister, der Lehrling in seiner Marktbude. Die Prostituierten mit ihrem blühenden Fleisch. Die Propheten und die Abenteurer wie ich. Der Vagabund Dante Alighieri. Diejenigen, die der Tod vergisst und jene, die das Leben vergessen haben. Eine Haremsdame gewesen zu sein. Wie leid es mir tut, dass mir das nie widerfahren ist. Der Onanist ist verwerflich. Aber wenn man genauer hinsieht, ist der Onanist der logische Ausdruck der Liebenden. Alle Ehepaare dieser Welt sind schlecht verheiratet. Denn jeder Partner bewahrt in der Seelenkammer, die dem Teufel gehört, das Bild des Ideals auf. Verstehen heißt, das Lieben vergessen. Jeder Gesang geht einmal zu Ende. Das falsche Privileg des hohen Tons. Dieser Schmerz nach Noten. Wie ermüdend, geliebt zu werden. Ideal, Frau, Liebe, all das heißt Zelle und Handschellen. Lieben heißt fingieren. Die Lüge ist der Kuss, den wir austauschen. Ich glaube nicht an das Glück der Tiere. Um glücklich zu sein, muss man wissen, dass man glücklich ist. Das Glück liegt außerhalb des Glücks. Es gibt kein Glück, außer einem Glück bei vollem Bewusstsein. Aber das Bewusstsein des Glücks ist unglücklich, denn sich glücklich wissen heißt einsehen, dass man es bald hinter sich hat. Die Hände aufs Pult gelegt, über das, was da vor mir liegt, lasse ich meinen Blick schweifen. Ich sehe eine Schmeißfliege, die auf dem Tintenfass sitzt. Sie ist grünlich bis schwarzblau und glänzt ekelhaft. Ein Leben. Sie ist eine Fliege, wenn ich mich mit einer Fliege vergleiche. Ich fühle mich als Fliege, weil ich annehme, dass ich mich als solche vergleiche. Ohne es zu wollen, hebe ich die Augen zur Decke, damit ja nicht ein allerhöchstes Lineal auf mich herabsause, um mich zu zerquetschen. Der trübe, schlaffe Tag füllt sich mit feuchter Hitze. Im Büro allein lasse ich mein Leben Revue passieren. Ich sehe mich wieder als Kind. Mein Vater lebt in der Ferne. Er hat sich umgebracht, als ich 3 Jahre alt war. Ich habe ihn nie gekannt. Später hat man mir versichert, dass meine Mutter hübsch gewesen sei. Ich sehe mich noch immer, wie ich gesehen habe. Hinter den Augen sehe ich mich sehen. Damals. Das Kind ist geblieben, aber es ist verstummt. Alle Einzelheiten beobachten. Die Person, die vor mir sitzt. Die pechschwarzen Haare. Die schmalen Ohren. Dieser milchweiße Nacken. Für mich sind solche Einzelheiten so viel wie Dinge. Stimmen. Sätze. Who are the Palmers? Who are the Palmers? Who are the Palmers? Aus dem Kleid des Mädchens trenne ich den Stoff auf. Und die leichte Stickerei, die den Kragen säumt, trennt sich mir auf in Seidenfäden, mit denen sie gemacht worden ist. Die Arbeit, die die Stickerei gekostet hat. Unvermittelt wie in einem Lehrbuch der Volkswirtschaft erstehen vor mir die Fabriken und die Arbeiter, die es hergestellt haben. Meine Augen dringen in die Büros ein. Ich sehe die Geschäftsführer, die versuchen, Ruhe zu bewahren. Ich verfolge in den Hauptbüchern der Buchhaltung das Ganze. Ruhe, du Schwankel, Schwankel, Ruhe, du Schwankel. Die ganze Welt entrollt sich vor meinen Augen. Nur weil ich vor mir auf einen weißen Nacken starre. Ich ahne die Liebschaften, die Ausdünstung, die Seele all derer, die dafür gearbeitet haben, dass diese Frau vor mir ihren sterblichen Hals und einen banalen, dunkelgrünen Seidenzwirn tragen kann. Praça do Comércio, Praça do Comércio. Praça do Comércio. Mich schwindelt. Die Bänke der Straßenbahn tragen mich in ferne Gegenden, vervielfältigen sich zu Industrien, Arbeitern, Arbeiterwohnungen, Lebensläufen, Wirklichkeiten, eben zu allem. Wenn ich aus der Straßenbahn steige, erschöpft und wie ein Schlafwandler, habe ich das ganze Leben durchlebt. Fin do mundo, fin do mundo, fin do mundo. Alle haben wie ich ein überspanntes, trauriges Herz. Ich kenne sie gut. Manche sind Ladenschwengel, andere sind Büroangestellte, andere wieder Geschäftsleute mit kleinen Geschäften. Andere sind die Sieger in den Cafés und in den Tavernen. Aber sie alle, die Ärmsten, schleppen das gleiche Elend mit sich herum. Wie ermüdend, geliebt, wahrhaft geliebt zu werden. Und doch war ich einst ein Prinz des Gefühls. Ich kam aus wunderbaren Ländern, aus Landschaften schöner als das Leben, aber von den Ländern habe ich mit niemandem geredet, außer mit mir. Mein Herz ist fern, auch wenn es nahe schlägt. Falscher Herr über einen verbannten Körper. Doch manchmal bin ich ein anderer. Und dann kenne ich Tränen. Und meine Augen, die von diesen toten Tränen brennen, sind im Inneren meines Herzens. Allein zu sein in diesem Büro, es kommt ein Hauch von Macht und Weite über mich. Wie gut, wenn man mutterseelenallein ist, laut mit sich reden und herumspazieren kann, ohne von Blicken gestört zu werden. Für einen Moment sind wir Pensionisten des Weltalls, sind bedürfnislos und sorgenfrei. Mein Imperium der Stille wird einen Barbareneinbruch erleben. Beim Eintreten sagt er zu mir: Ganz allein, mein Herr? Und ich antworte: Jawohl, schon seit längerem. Und er setzt hinzu, während er sich aus der Jacke schält: Sehr langweilig ist das, wenn man so allein ist. Und außerdem... Ohne Zweifel, sehr langweilig, entgegne ich ihm. Überdies hat man Lust einzuschlafen, sagt er. Und geht hinüber in sein Büro. Die hat man, bekräftige ich, ihm nachsehend. Ich leide an der Last eines Überdrusses. Der Wahnsinn zu sein scheint. Schmerz, weil man uns nicht liebt. Schmerz, weil man gegen uns ungerecht ist. Schmerz, Weil das Leben uns erstickt. Schmerzen, weil allzu enge Schuhe drücken. Zahnschmerzen. Wer von euch kann sagen, welche dieser Schmerzen größer ist? Gewiss ist nur der Überdruss, die Langeweile der Welt, das Unbehagen, am Leben zu sein. Regen, schwarze Hoffnung, Vorausdeutung in der Luft. Ohne zu wollen, spürt man sein Herz. Und das Denken ist eine Betäubung. Das Schweigen, das vom rauschenden Regen ausgeht. Regen. Das Crescendo der Monotonie in der engen Straße, auf die ich schaue. Ich weiß nicht, was ich fühle. Ich weiß nicht, was ich denke. Ich weiß nicht, was ich fühlen will. Ich weiß nicht, was ich bin. Etwas sein, was nicht die Last des Regens fühlt. Die Leere. Ohne Seele und Gedanken umherirren. Empfindung ohne sich selber. Über eine Straße, die Berge umfährt. Über Täler, die zwischen Steilhängen versunken sind. Sich in Gemälden von Landschaften verlieren. Sein und Nichtsein. Sein und Nichtsein in Ferne und Farben. Ach, wer rettet mich vor dem Existieren? Der Regen fällt nieder wie ein Albtraum. Ganz unabhängig wächst das Gras. Und die Sonne wird das Gras vergolden, das gewachsen ist. Es erheben sich die Berge seit urdenklichen Zeiten. Der Wind weht vorüber, wie ihn Homer vernommen hat. Wolken. Sie ziehen dahin im Tumult. Wolken. Schmutzig weiß und dunkel. Ich existiere, ohne dass ich es wüsste. Und werde sterben, ohne dass ich es wollte. Versehentlich. Ich bin der Zwischenraum zwischen dem, was ich bin und dem, was ich nicht bin. Zwischen dem, was ich träume und dem, was das Leben aus mir gemacht hat. Wolken. Sie ziehen immer vorbei und es sieht so aus, als nähmen sie den ganzen Himmel ein. Welche Unruhe, wenn ich fühle. Welches Unbehagen, wenn ich denke. Welche Nutzlosigkeit, wenn ich will. Wolken. Verwüstungen der Höhe. Heute sind sie allein zwischen der Erde und dem nicht existierenden Himmel. Ich befrage mich. Ich verkenne mich. So wie wir unseren Körper waschen, müssten wir auch das Schicksal waschen können. Unsere Lebensweise ändern, wie wir unsere Wäsche wechseln. Vielleicht ist der Überdruss nur eine große, unbekannte Enttäuschung. Eine taube Poesie der Seele. Eine verkappte metaphysische Angst. Vielleicht ist der Überdruss Erleiden ohne Leiden. Denken ohne Überlegung. Wollen ohne Willen. Verhexung durch nichts. Berge in der Dämmerstunde, ihr im Mondlicht verengten Straßen, hätte ich nur eure Unbewusstheit. Abend, Schlaf, Heim und Befreiung. Ich spüre ein Wohlbefinden wie eine Erinnerung an jemand anderen. Von dem Hauptbuch hebe ich meine erschöpften Augen auf und nehme es hin. dass mit dem Büro auch mein Traum geschlossen wird. Ich werde im Bett des Lebens liegen, in Ebbe und Flut. Zwei Gezeiten in der schwarzen Nacht, in Sehnsucht und Untröstlichkeit. Alfonso Andrade, Albino Cabral, Alfredo Sa. Ich, niemand, Maske. Americo Inacio. Niemands Person. Armando Augusto. Hernaldo. Vielleicht ist es mein Schicksal, Cardoso, ewig ein Buchhalter sein zu müssen. Cardoso. Morgen werde ich sein, was ich gestern war und heute bin. Beobachter, Passant, der Hilfsbuchhalter in einem Stoffgeschäft. In meinem Kopf bin ich ein entlegener Fremdling, der anderen einer. Fernando? Fernando? Fernando Gettis. Fernando Pinto. Abenteurer in der Windrose, Anführer einer Karavelle auf den sieben Meeren, Dichter aller Epochen, Träumer von Inseln des Südens. Dort bin ich der anderen Einzige. Verschiedene Arten von Ich und eine fremde Straße. Aber doch nur ein abgewetzter Jesuit. Vom Alltag unschädlich gemacht. Eine alte Spielkarte. Joachim. Anführer im Schlamm. George. Träumer zwischen den Klippen. José Carlos. Junggeselle, großjährig abgestürzt, in Gesellschaft verschiedener Spinnen, Fliegen, Mücken und anderer für den Schlaf hilfreicher Elemente, schreibt dir, dass er von einem zu bestimmenden Datum an als Mensch behandelt werden kann und das besagte Behandlung, als wäre er wirklich ein Mensch, nicht aus einem Kuss bestehen wird, sondern aus einem bloßen Versprechen desselben, das unbegrenzt aufgeschoben werden kann, bis er bewiesen hat, dass er erstens 8 Monate alt ist, zweitens hübsch ist, drittens existiert und viertens keinen Selbstmord begeht, wie es eigentlich seine Pflicht wäre. Raphael. Ach, wie fad schmeckt mir das Leben wie ein nutzloses Medikament. Ruggiero Sa. Mein ganzes Ich schmerzt mich. Schmerzt Erinnerung. Schmerz hinter den Augen. Thomas Justino. Schmerz in den Armen. Vitor Rodriguez. Vittorino. Ich muss schließen. Waldemar Marquez. Ich muss schreiben. Ich muss meine Strafe abbüßen. Ich vergesse mich und dich in der Nacht. Ich vergesse mich und dich in der Nacht. In der Nacht. Manchmal, wenn ich den Kopf hebe, der ganz verblödet ist von den Büchern, in die ich die fremden Rechnungen eintrage und der Abwesenheit eigenen Lebens, spüre ich einen körperlichen Ekel, der von meiner gebückten Haltung her rühren mag. Ich bin die Prosa, die ich schreibe, ich bewege mich, in Perioden und Abschnitten. Ich entfalte mich in vielen Stimmen. Ich kleide mich in Bilder, wie die Kinder als König aus Zeitungspapier. Drapiere mich mit Stimmen. Ich. Bei alledem bin ich so still wie eine mit Sägemehl gefüllte Puppe, die ab und zu mit dem Kopf nickt und die Schelle auf der Zipfelmütze ertönen lässt, als einen winzigen Hinweis ans Schicksal. Mitten in diesem nutzlosen Tag steigen Fluchtvisionen auf. Erträumte Spuren ferner Inseln, Feste auf Parkalleen anderer Zeitalter, andere Leidenschaften, andere Gefühle, ein anderes Ich. Ein anderes Ich. Ich kann mir alles vorstellen, weil ich nichts bin. Alles andere. Das Heute ist für den Tatmenschen nur ein Vorspiel der Zukunft. Einige von uns stagnieren in der Eroberung des Alltags. Gemein und niedrig auf der Jagd nach dem täglichen Brot. Der Hilfsbuchhalter kann träumen, er sei der Kaiser von Rom. Der König von England kann das nicht, weil es ihm genommen ist, in Träumen ein anderer König zu sein, als er ist. Jeder von uns ist mehrere. In mir ist ein Übermaß an anderen. Ich möchte als verschiedene Menschen in entfernten Ländern träumen. Ich möchte zum Imperator in anderen Epochen ausgerufen werden. Ich möchte als ein anderer zwischen unbekannten Fahnen sterben. Ich möchte glanzvoll und bunt sein zwischen nie gesehenen Sphinxen. Ich gründe in mir ein Meer und segle ins Unbekannte. Der Sieg beginnt mit der Ausfahrt der Karavelle. In den Gewässern treiben die Bilder von allem, was ich auf der Welt gesehen habe. Strudeln Häuser, Gesichter, Bücher, Kisten, Spuren von Musik und Stimmen in einem unauslotbaren Wirbel. Schiffe in Flüsse hinein, die sind so breit wie das Meer. Dschungel und die Sehnsucht des Löwenjägers. Ich bin ein Seemann im Verkennen meiner selbst. Ich habe überall gesiegt, wo ich nie gewesen bin. Ich bin, der ich sein will. Das Glück mag, wenn es Lust dazu hat, zu mir kommen. Das universale Anstreben als Held. Das beschreiben, was jeder menschlichen Seele gemeinsam ist. Den weiten Himmel. Mit dem Tag und der Nacht. Das Strömen der Flüsse. Die Meere. Die bebenden Berge. Die Felder, die Bahnhöfe, die Häuser, die Gesichter, die Gebärden. Die Kleidung und das Lächeln. Die Liebe und die Kriege, die Götter. Die Götter, die formlose Nacht, das geistige Ungeheuer. Mein Gott, wem wohne ich bei? Wie viele Leute bin ich? Wer ist ich? Was ist der Zwischenraum, der zwischen mir und mir steht? Wer ist ich? Wie erklärt sich das? Was erlebe ich? Wer ist in mir an meine Stelle getreten? Was erlebe ich, wenn ich mich wie einen Fremden lese? An welchem Rande stehe ich, wenn ich mich im tiefen Grunde erblicke? Ich bin es abermals, so wie ich nicht bin. Ich bin Vater, Mutter, Kinder, Vettern, Dienstmädchen und der Vetter des Dienstmädchens, das Ausgang hat. Ich bin zwei Wesen. Siamesische Zwillinge, die nicht miteinander verbunden sind. Ich bin in mir ein Romantiker und ich bin mir fremd und blättere eine Seite weiter bis zur nächsten Ironie. Jeder meiner Träume verkörpert sich in einer anderen Person und wird größer. Das Doppelte von dem Trinken, was ich zu trinken wage. Das Doppelte von dem Lachen, was ich zu lachen mir vorstellen kann. Jetzt ich und nochmals ich. Sich als zwei Könige in verschiedenen Königreichen zu träumen. Wenn ich ein Filmschauspieler wäre. Oder meine Stimme auf Schallplatte aufnehmen ließe. Aber wir verwirklichen uns nie. Wir verwirklichen uns nie. Verwirklichen uns nie, nie, nie. Eine Litanei. Der Löwenjäger erlebt kein Abenteuer über den dritten Löwen hinaus. Der Reisende, der die ganze Erde durcheilt, findet ab 5000 Meilen nichts Neues mehr. So bin ich ein unterworfener Abenteurer. Ein gestrandeter Seefahrer, ich. Vom Traum besiegt. Ich weiß nicht, was ich tatsächlich denke. Es wäre nicht so, wenn ich verrückt wäre. In Wahrheit? In Wahrheit würde ich ein anderer sein, wenn ich ein anderer wäre. Je regarde. Ich betrachte. Wie Hund und Katze. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Morgen, Mittag, Abend. Abend. Jetzt. Ich weiß nicht, was die Zeit ist. Ich weiß nicht, welches ihr wahres Maß ist, falls sie überhaupt eines hat. Ich ahne einen Irrtum in alledem, aber ich weiß nicht, wo er steckt. Es ist, als wohnt ich eine Art Zauberkunststück bei dem ich betrogen werde, aber dennoch nicht weiß, worin die Technik des Betruges besteht. Ich überlege mir, ob die identischen Geschwindigkeiten wirklich gleich sind, mit denen der Selbstmörder ins Meer stürzt und jemand anderer auf der Esplanade das Gleichgewicht verliert. Sind das unnütze Betrachtungen? Ich weiß es wohl. Was aber ist das für ein Ding, das uns misst ohne Maß und uns tötet ohne zu sein? In diesen Augenblicken, in denen ich nicht einmal weiß, ob die Zeit existiert, fühle ich sie wie eine Person. Und habe Lust einzuschlafen. Abendschlaf heim. Heute war ich der lebendige Leichnam dessen, was gestern das verlorene Leben war. Man bringe mich zum Abschluss. Ich kann deine Schrift lesen. Später. Vielleicht. Ich kann deine Augen lesen. Jawohl. Später. Ich kann deinen Mund lesen. Vielleicht ein andermal. Ich kenne den Schmutz deiner Träume. Es ist Sonntag und ich habe nichts zu tun. Auch das Träumen lockt mich nicht. So schön ist der Tag. Meine Gedanken gehen spazieren wie ein befreiter Kassierer. Mein Ideal wäre es, alles in Romanform zu erleben und im Leben auszuruhen. Wenn die Fantasie auf der Haut sitzt. Wenn die Träume das Leben sind. Wenn die Abenteuer aus Buchstaben bestehen. Und die Seefahrt zwischen zwei Nächten hinter den Liedern geschah. Dann möchte man im Leben ausruhen. Früher einmal, als Kind. Als Kind besuchte ich die gleiche Messe. Oder fand sie zu einer anderen Zeit statt? Früher einmal. Da habe ich alles genossen. Ich ging in die Messe wie in ein großes Geheimnis. Erinnerungen, Sonntage, Messen, Freude, gewesen zu sein. Wunder der Zeit, die zurückblieb, weil sie vorbeigegangen ist. Nie kann sie in Vergessenheit geraten. Was weiß ich? Was suche ich? Was fühle ich? Was würde ich erbitten, wenn ich bitten könnte? In der Kirche von Santo Domingo ist soeben die Messe zu Ende gegangen. Eine andere wird beginnen. Ich hebe den Kopf vom Papier auf, das ich mit Schriftzügen fülle. Es ist noch früh, aber Mittag wird bald vorbei sein. Und es ist Sonntag. Glücklich, die Siesta des großen Tiers, im Schatten von Bäumen. Die frische Müdigkeit im kühlen Gras, die Erstarrung im lauen Tag, die Wonne des Gähnens. Glücklich? Glücklich, die Siesta des großen Tieres, im Schatten von Bäumen. Im Schatten die frische Müdigkeit im kühlen Gras, im Schatten von Bäumen. Die Erstarrung im lauen Müdigkeit Tag, im kühlen Gras. Die frische Müdigkeit im kühlen Gras, die Erstarrung, die Siesta, die Erstarrung im lauen Tag. Alles, was die Vergessenheit die Wonne des Gähnens. Alles, die frische Müdigkeit, alles, was die Vergessenheit streichelt. Die Ruhe im Kopf, schlafen und fern sein. Die Ruhe. Schlafen, ohne zu schlafen. Die Ruhe im Kopf. Die Ruhe und fern sein. Ausgestreckt am Schreibtisch dämmern. Schlafen und fern sein. Den Körper vergessen. Schlafen und fern sein. Schlafen, ohne zu wissen. Ohne zu wissen. Ausgestreckt am Schreibtisch. Ausgestreckt am Schreibtisch. Den Körper vergessen, im Mittag, in der Ruhe. In der Stunde nichts, in der Zuflucht. In der Stunde im Vergessenen Sein. In der Zuflucht. Ein Nichts. Im Vergessenen Sein. Im Vergessenen Sein. Ein Nichts, ein Nichts, das atmet. Ein Nichts. Ein Nichts. Ein Nichts. Ein Nachgeben. Ein Nichts, ein Nichts, das atmet. Ein Nichts, das atmet. Ein Nachgeben der Gewebe. Ein Nachgeben der Gewebe. Die Seele vergessen. Die Seele vergessen. Ein Nachgeben zu hören. Zu hören. Der Gewebe. Die Seele vergessen. Nichts zu hören. Ähnliche Stunden, kleine Ruhepunkte, Illusionen, große, auf die Landschaft gelegte Hoffnungen, Leiden wie Zimmer, die man nicht betreten darf, eine große Erschöpfung, das noch zu schreibende Evangelium, gewisse Stimmen, und eine sagt: Die Schönschrift auf dem weißen Papier. Die großen Seefahrer, die großen Heiligen, die Dichter aller Epochen, lauter Leute ohne Buchführung. Meine Sätze sind Rätsel der Lehre. Wie es Leute gibt, die aus Langeweile arbeiten, schreibe ich zuweilen, weil ich nichts zu sagen habe. Wer schreiben kann, vermag seine Träume klar umrissen zu sehen, kann mit dem Fantasieapparat Fotos anfertigen. Für mich ist Schreiben Selbstverachtung. Aber ich komme doch nicht vom Schreiben los. Das Schreiben ist ein Gift aus Kräutern, die ich in den Winkeln der Trauerruinen pflücke. Schwarzer Mohn neben Gräbern aufgespürt. Langgezogene Blätter obszöner Bäume, deren Zweige an höllischen Ufern wachsen. Schreiben. Das bedeutet, sich zu verlieren, aber alle verlieren sich. Alles ist Verlust. Das Leben auf meinen Augen. Die zerrissenen Papiere des Schicksals. Aber in Seide zerrissen zu werden. Diese Droge, von der ich nicht loskomme. Das Abenteuer, Lady Macbeth mit wahrer Liebe geliebt zu haben. Lüge. Alles, was ich geschrieben habe, ist grau. Papierschiffchen aus der Lüge verfertigen. Die segeln ohne Schiffbruch dahin. Ich hebe den Kopf vom Papier und sehe das Kind. Ich sah den Morgen an und freute mich. Ich sah die Wolken ohne Schatten. Ich war heimisch an allen Orten. Ich sah den Morgen an und freute mich. Gott hat mich oft als Kind erschaffen. Heute kehre ich aus jeder Landschaft als ein Fremder zurück. Muscheln am Strand auflesen. Niemals für das Kind sind zwei Muscheln gleich. Ich beschwöre das Glück, nichts zu denken. Keine Rechte und Pflichten zu haben. Ich blicke auf mein vergangenes Leben zurück. Ich erkenne wohl... Ein leichter Nebel liegt über dem Tag. Ich erkenne wohl, dass unter einem zweifelsfreien Himmel der Tag verzweifelt. Traurig, ohne Drohung, eintönig ohne Grund. Es schmerzt mich ein Gefühl, das ich nicht kenne. Ein leichter, feuchtheißer Nebel. Weiter nichts. Ich erkenne was? Alles. Eine Wachheit in der Stadt. Ein wenig Sonne. Ein kleiner Luftzug. Ein paar Bäume in der Ferne. Der Wunsch, glücklich zu sein. Der Kummer darüber, dass die Tage vorbeigehen. Die Wissenschaft immer ungewiss und die Wahrheit immer noch zu entdecken. Im leichten Nebel. Weiter nichts. Weiter nichts. Jawohl. Weiter nichts. Der Abend bricht eintönig herein. Sein Licht ist mutlos und ungewiss. Und ich höre zu schreiben auf, weil ich zu schreiben aufhöre. Nur für mich dauert dieser lastende Sonnenuntergang. Nur für mich zittert unterhalb der untergehenden Sonne der große Strom. Ein alter Himmel. Und hoch oben ziehen erneut die Sterne auf. Und wieder sind die Stimmen gekommen. Die Welt besteht aus herausgehobenen Dingen und unterschiedlichen Lauten. Wenn wir aber kurzsichtig sind, wirkt sie wie ein unzugänglicher Nebel. Ich würde gerne flüchten. Flüchten vor dem, was ich kenne. Flüchten vor dem, was mir gehört. Ich möchte gerne abreisen. Flüchten vor dem, was ich liebe. Nach unmöglichem Indien. Oder zu den großen Inseln im Süden. Nicht nach den großen Inseln im Süden aller Dinge, sondern zu irgendeinem Ort. Dorf oder Einöde. Dessen Eigenheit darin besteht, nicht dieser Ort zu sein. Ich mag diese Gesichter, diese Gewohnheiten und diese Tage nicht länger sehen. Ich möchte als Fremder von meiner Verstellungskunst ausruhen. Ich möchte flüchten, wie mich der Schlaf als Leben verschlingt. Eine Hütte am Meeresufer, sogar eine Höhle im Gebirge, wäre dafür genug. Sklaverei ist das Gesetz des Lebens und es gibt kein anderes Gesetz. Denn dieses muss erfüllt werden ohne Revolte und ohne Zufluchtsort. Einige kommen als Sklaven auf die Welt, andere werden zu Sklaven gemacht. Alles, was uns umgibt, umgarnt uns auf dem leichten Lager eines langsamen Todes. Wo wir im Winde schaukeln. Alles ist wir. Und wir sind alles. Aber wozu ist das dienlich, wenn alles nichts ist? Ein Sonnenstrahl. Eine Wolke, von der ein plötzlicher Schatten sagt, dass sie vorüberzieht. Eine aufkommende Brise. Die nachfolgende Stille, wenn sie sich gelegt hat. Ein Gesicht oder ein anderes. Ein paar Stimmen. Das zufällige Gelächter, in das sie beim Reden ausbrechen. Und dann... Und dann die Nacht, aus der sinnlos die Hieroglyphen der Gestirne auftauchen. Zeit, die Gesichter und Haare altern lässt, lässt auch die heftigen Zuneigungen altern. Die Mehrheit der Leute ist töricht und merkt es nicht und meint, man liebe noch, weil man sich die Angewohnheit zugelegt hat, sich lieben zu fühlen. Wenn es nicht so wäre, gäbe es keine glücklichen Leute auf der Welt. Denn das Leben, das alles ist, schließlich vorübergeht, Wie sollten nicht Liebe und Schmerz vorübergehen und alles Übrige? Die Liebe ist vorbei. Große weiße Frau. Im Rahmen eines erleuchteten Fensters. Doch ich bewahre ihnen eine unwandelbare Zuneigung. Mein Schicksal gehorcht einem anderen Gesetz. Und dessen Existenz sie nichts wissen. Es ist nicht notwendig, dass sie das verstehen. Es genügt, dass sie mich mit Zärtlichkeit in ihrer Erinnerung behalten, wie ich sie unwandelbar in der meinen bewahren werde. Sie hörten Das Büro der schwarzen Stunden, Hörspiel von Wilfried F. Schöller nach Texten von Fernando Pessoa, aus dem Portugiesischen von Georg Rudolf Lind. Die Rollen und ihre Darsteller: er, Ulrich Wildgruber, sie, Marianne Lochert und Margit Neubauer, Gesang, Abenteurer, Peter Fricke, Dichter, Walter Renneisen, Seefahrer, Joachim Höppner, Träumer, Matthias Fuchs. Ton und Schnitt: Peter Jochum und Ursula Götz. Regieassistenz: Christoph Müller. Regie: Wilfried F. Schöller und Peter Liermann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 1994.